1. Obwohl du, Herr, stets im Recht bist, wenn ich mich mit dir auseinandersetze, mochte ich denn kein Frage der Gerechtigkeit ansprechen, warum ist der Weg der Gottlosen erfolgreich, und weshalb können all, die Trulos handeln, in solchem Frieden leben. 2. Du hast sie eingepflant, so dass sie Wurzeln schlagen, wachsen und sogar Früchte herverbringen, obwohl sie deinen Namen standig im Mund führen, sind sie in ihrem Inneren weit von dir entfernt. 3. Du aber, Herr, kennst mein Gesinnung und ist mein True zu dir gebracht, deshalb für dies Menschen wie Schafs erschlachtung und sondier sie für den Tag der Erbrechnung aus 4. Why lange must das Land noch unter der Leiden und die Vegetation vertrocknen, waren Tier und Vogel aufgrund der Bosheit der Bewohner sterben? Die Menschen behaupten sogar leichtfertig, das Gott das End, das uns bewusstet, gar nicht sehen Word. 5. Wenn dit schon der Wettlauf mit Fussgängen ermüdet, why willst du down mit Ferden konkurrieren? Wenn du dich nun in friedlichem Land sicher fühlst, why wirst du dann im Dichten Gestrup des Jordans bestehen? 6. Sogar dein eigenen Verwandten und dein Family handeln trulos gegen dich und rufen laut hinter deinem Rücken, vertrau ihnen daher nicht, selbst wenn sie freundlich werden dich richten. 7. Ich habe mein Haus verlassen und mein Eigentum aufgegeben, das Volk, das mir am liebsten war, habe ich nun vollständig in die Gewalt seiner Feinde übergeben. 8. Mein eigenes Volk hat sich gegen mich gewandt wie ein Brüllender Löwe im Wald, weshalb ich mich nun von ihnen abgewendet habe. 9. Ist mein Volk für mich wie ein buntgefiederter Vogel geworden, denn die Raubvogel von allen Seiten umringen. Versammelt all will den Tier des Felds, damit sie herbekommen und es verschlingen. 10. Zahlreich fremde Herrscher haben meinen Weinberg verwüstet und mein Kospers Land zertreten, so dass mein einstiger Stolz nun zu einer einsamen Wust geworden ist. 11. Man hat das Land in ein Einod verwandelt, die nun verlassen vor mir liegt, das gesamte Gebiet ist verwüstet, weil niemand die Verantwortung übernimmt oder sich die Zerstörung zu hassen nimmt. 12. Über Alkalen Hügel der Wüste sind Zerstörer gekommen, denn der Herr führt ein Schwert, das Land von einem ensam anderen verset, so dass kein Lebusen mehr in Sicherheit ist. 13. Sie haben Ways engesat, aber ne Dornen gintet, trotz all ihrer harten Arbeit haben sie keinen Nutzen erzielt und müssen sich nun wegen des glühenden Zorns des Herrn für ihr Ertrag schamen. 14. Der Herr verkündet überall Bosartigen Nachbarn, die das Eigentum meines Volks Israel antreffen haben, das sie von ihrem Boden vertrieben und das Haus Judah aus ihre mit befreien Word. 15. Nachdem ich sie jedoch vertrieben habe, Word ich mich ihre wieder erbarmen und jeden einzelnen insanen Rechtmassagen besitzen und insane eigenes Land zurückbringen. 16. Wenn sie beret sind, die wedge meins Volks zu lernen und bei meinem Namen zu schworen, so why sie mein Volk früher lerten, beim Bull zu schworen, dann sollen sie inmitten meins Volks wieder aufgebaut werden. 17. Falls ein Volk jedoch nicht gehorcht, Word ich es konsequent ausreißen und vollständig vernichten, lautet der Ausspruch des Herrn.